Reizreaktionen. Das Bauchhirn kann somit für sich selbst dazulernen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass sich zwei unterschiedliche Reize gegenseitig verstärken, also potenzieren lassen. Wenn man die Darmschleimhaut an einer Stelle abwechselnd sanft berührt und dann die Darmwand dehnt, löst man einen Reflex aus, der stärker ist als die Reaktion auf einen einzelnen Reiz. Wenn man dann aber einen der beiden Reize weglässt, bleibt die Verstärkung dennoch über Stunden erhalten, als könnten sich die Nervennetzwerke an den zweiten Impuls erinnern. Vom Immunsystem wissen wir, dass es Erfahrungen speichert und daraus lernt. Nach einer Darminfektion zum Beispiel bewahrt der Darm auch nach Abklingen der akuten Phase seine Alarmbereitschaft gegenüber dem Erreger mitunter über viele Jahre und auch wenn keine Spuren mehr davon da sind. Die chemische Information des Eindringlings wurde gespeichert, die Synapsen bleiben wachsam und sind jederzeit bereit, verstärkt Transmitter zur gezielten Abwehr eben dieses Reizes auszuschütten. Das scheint Folgen für den Darm zu haben. Im Tierexperiment sieht man nach solchen Infektionen häufig Reizdarmsymptome wie Hyperaktivität des Darms und erhöhte Empfindlichkeit. Prospektive Studien, das sind solche, bei denen man gezielt nach einem Tatbestand sucht, belegen diese Beobachtung auch beim Menschen. 30% derjenigen Personen, die eine typische Reisediarrhoe, also eine heftige Durchfallerkrankung mit Fieber durchgemacht haben, leiden nach 6 Jahren noch an Unwohlsein im Bauch, obwohl der Erreger längst nicht mehr im Körper gefunden werden kann. Welche Rolle spielt dabei das Bauchhirn? Die Nachwehen einer Darminfektion könnten auf einer klassischen Immunreaktion beruhen, zum Beispiel darauf, dass versteckte Entzündungsherde im Körper zurückbleiben, Mastzellen, Makrophagen und Lymphozyten auf den Plan rufen und eine Kette von Reaktionen in Gang setzen. Das hat sich bisher nur vereinzelt belegen lassen. Interessanterweise zeigen einige dieser Patienten eine Erhöhung der Zahl enterochromaffiner Zellen. Das sind Spezialisten in der Schleimhaut des Dünndarms, die Hormone und Transmitterstoffe produzieren, unter anderem Serotonin, das die Darmbewegung anregt. Die Zunahme enterochromaffiner Zellen wird zwar durch das Immunsystem getriggert, kann aber auch unabhängig von Entzündungen auftreten. Die Frage, was nun zu den Darmsymptomen führt, das Nervensystem, die Muskeln oder die Immunabwehr, lässt sich nur so beantworten. Es ist der gesamte Darm im Zusammenspiel aller seiner Faktoren. Und es ist tatsächlich naheliegend, dass es sich bei einigen funktionellen Erkrankungen, für die man bisher keine organischen Ursachen gefunden hat, um Lernstörungen im Bauchhirn handelt. Aufregende Erkenntnisse. Bis vor kurzem ging die Wissenschaft davon aus, dass die Folgen von Stress auf das Bauchgehirn nur so lange anhalten, wie sie durch das Kopfhirn unterhalten werden. Eine Studie an der McMaster-Universität in Kanada stellte diese Annahme jedoch auf den Kopf. Mäuse, die man durch Einschränkungen ihrer Bewegung gestresst hat, zeigen typische Motilitätsstörungen. Diese Stressfolgen, im Dünndarm weniger, im Dickdarm mehr Motorik, bleiben auch dann noch erhalten, wenn der Darm vom Körper getrennt wurde und nur noch in der Petrischale existiert. Das bedeutet, das Bauchhirn hat diese Erfahrung gespeichert. Ein ebenso aufregendes Experiment wurde von René van den Weingart von der Universität Amsterdam an Ratten durchgeführt. Deren Junge wurden, in einem Alter, als sie noch gesäugt wurden, täglich 1 Stunde von ihrer Mutter weggenommen. Das versetzte die Tiere in Angst und Not. Diese negative Erfahrung aber, zeigte sich, blieb im Organismus gespeichert, auch als die Jungtiere erwachsen waren. Sie reagierten weiterhin sensibel auf Stress, und zwar mit Beschwerden wie beim Reizdarmsyndrom. Ihre Bauchmuskulatur verkrampfte sich und die Tiere zeigten Anzeichen von Schmerzen. Und das, jetzt wird es interessant, wurde sogar vererbt. Dieses Muster fand man noch in der nachkommenden Generation, ein Hinweis darauf, dass die Aktivität stressrelevanter Gene über Generationen verändert wurde. Dieses epigenetische Phänomen, zeitweilige Beeinflussung der Genaktivität ohne Mutation, funktioniert auch im positiven Sinne bei der Entwicklung von Mutterliebe. Warum, so fragt man sich, werden solche Erfahrungen als Verhaltensmuster konserviert? Man hat zum Beispiel chemische Substanzen, Mediatoren aus der Dickdarmwand der Rattenkinder isoliert und auf normale Nervenzellen übertragen. Das veränderte bei diesen Zellen Proteine, die für die Übertragung des elektrischen Impulses auf die Muskelzellen wichtig sind. Bei den gestressten Tieren zeigte sich, dass die Darmnerven überdurchschnittlich erregbar waren. Dieses Phänomen basiert auf epigenetischen Veränderungen in der Darmwand. Wir sehen also, dass der Darm bestimmte Erfahrungen zu speichern scheint. Kann es auch umgekehrt so sein, dass er etwas vergisst? Ein Hinweis auf das Verlernen beim Menschen ist, dass die Reizdarmsymptomatik nach einer überstandenen Darminfektion mit der Zeit immer seltener wird. 6 Monate nach der Erkrankung sind noch 30% der Patienten betroffen, 4,5 Jahre später aber nur noch 5. Kann also eine Darmerkrankung mit einem Verlust von Funktionen und Fähigkeiten zusammenhängen? Ja. Ein ganz simples Beispiel ist der Verlust von Nerven im Bauchhirn im Alter und die damit einhergehenden Funktionsstörungen. Kein Darmbewusstsein. Die Beziehung zwischen dem Gehirn und dem Darm lässt sich nicht einfach als hierarchisch beschreiben. Das Gehirn ist nicht der Kontrolleur des Darms. Das Verhältnis der beiden ist komplizierter. Der Darm nämlich kann mehr als simple Reflexe produzieren, wie etwa den Patellasehnenreflex. Wenn der Arzt bei einer körperlichen Untersuchung mit einem Hämmerchen auf den Punkt unterhalb der Kniescheibe klopft, dehnt er den Quadrizeps, der sich daraufhin zusammenzieht und das Kniegelenk streckt sich. Bei der Dehnung im Darm ist das nicht so einfach. Sie führt zunächst einmal zu einer peristaltischen Kontraktion. Wenn aber die Dehnung zu stark ist, sorgt das Bauchhirn dafür, dass vermehrt hemmende Botenstoffe ausgeschüttet werden, die dann die Muskulatur erschlaffen lassen. Dies ist ein wichtiger schützender Mechanismus, da der Darm sich sonst durch zu starke Kontraktionen selbst schädigen würde. Dieses Phänomen wurde um 1900 schon von Paul Trendelenburg am isolierten Darm beobachtet. Je langsamer ein Darmsegment gedehnt wurde, desto später wurde der peristaltische Reflex ausgelöst. Im Extremfall kommt es gar nicht zu einer Muskelkontraktion, sondern zu einer langsam sich verstärkenden Erschlaffung der Muskulatur. Dieser Vorgang spielt zum Beispiel bei der Nahrungsaufnahme eine wichtige Rolle. Der Magen passt sich so an das Volumen an. Wir fassen also zusammen. Der Darm besitzt die molekulare Ausstattung für Lernen und Gedächtnis. Er kann grundlegende Informationen verarbeiten. Er kann konditioniert werden. Er kann lernen und Gelerntes auch verlernen. In der Praxis könnte das bedeuten, dass Beschwerden im Verdauungssystem nicht die Folge neuer krankmachender Einflüsse sein müssen, sondern vielleicht einfach bedeuten, dass normale physiologische Funktionen wie Peristaltik oder Sekretion verlernt wurden. Im Gegensatz zum Kopf jedoch kann das Bauchhirn nicht reflektieren, abstrahieren oder neue Lösungen für alte Probleme finden. Es hat kein Ich-Bewusstsein. Das Bauchgefühl. Bleibt noch die Frage nach dem berühmten Bauchgefühl, dem Gut-Feeling. Hat der Darm Einflüsse auf Gefühle und auf Entscheidungen im Kopfgehirn? Und wenn ja, gibt es dazu ein biologisches Korrelat? Der Bauch beeinflusst die intuitiven Entscheidungsprozesse über die Darm-Hirn-Achse und Mediatoren. Aber die Schmetterlinge im Bauch sind immer noch Gefühle im Kopf, die dann auf den Bauch projiziert werden. Was ist die Funktion des Darms? Man könnte jetzt einfach sagen, der Darm hat Nahrung aufzuarbeiten, Energie zu gewinnen und den Rest zu entsorgen. Aber er ist zum Beispiel auch eine smarte Barriere zwischen Innen und Außen, wo entschieden wird, was der Körper annimmt und was er ablehnt. Ist das alles? Wenn wir den Antworten auf diese Fragen auf die Spur kommen wollen, müssen wir zuvor noch klären, welche weiteren Faktoren, zum Beispiel Geschlecht, Alter, Mikrobiota oder Umweltfaktoren, Einfluss auf den Verdauungstrakt und das Bauchhirn nehmen.